Oggi übt fleißig für den Auftritt mit der Freizeitband, die noch keinen Namen hat, weil sie noch niemand kennt. Da hört das Radio auf zu spielen und ein Gedanke, ein ganz kecker, geht unserem Kater durch den Kopf. Vielleicht liegt's ja am Stecker. Sieht nicht so aus, den Kater packt die kalte Wut. Was kann das sein? Mal sehen, ob's das Fernsehen tut. Jetzt müsst Aerobic laufen mit Mareißje van der Zeulen. Hier hat sich was, kein Radio, kein Fernsehen. Oh, es ist zum Heulen. Na, wenn das keine Hiobsbotschaft ist. Sie haben ihm den Strom gesperrt. Das geht ganz fix, wenn du mit deinen Zahlungen im Rückstand bist. So ist es recht. Verzehrfrist bei dem Joghurt abgelaufen. Und Oggi keine Puseratze, um frischen sich zu kaufen. Zwar fördert Schütteln seiner Sparschweinkuh etwas zutage. Kaugummi oder Oropax, das ist hier die Frage. Hier geht es um die Vorstellung für einen Job. Na, Eignungsprüfung meinen die wahrscheinlich. Das ist die Rettung, freut sich Oggi. Top, die Wette gilt. In puncto Selbstvertrauen ist er nicht kleinlich. Er sieht als Oberbuchhalter sich schon zur Arbeit eilen. Da sind Sie ja, mein Lieber. Der Herr Direktor freut sich, ihn zu sehen. Wir haben hier ein wenig renoviert. Ich hoffe doch, es wird so gehen. Auch Fräulein Schwab hat man ein wenig rund erneuert. Alles für Sie, Sie alter schwere Nöter, wie der Chef beteuert. Der Wecker klingelt und der Traum ist aus. Was säumst du noch? Zur Eignungsprüfung. Hopp, hopp, raus! Gesundheitstest. Ach so, nur Röntgen. Gottlob, keine Fragen. Der Kerl ist doch ein Bummelant, das sehe ich an dem abgesackten Magen. Der nächste Test. Ich hoffe, die Herren sind soweit. Diesmal geht es um Fixig und Geschicklichkeit. Sie haben für das Ganze 5 Minuten bloß. Ich bin gespannt. Dann auf die Plätze, fertig, los. In der Kantine will der Prüfer kärglich sich genau die 3 betrachten. Denn Essgewohnheiten und Tischmanieren gehören auch zum Gutachten. Die Kakerlaken haben längst die Frühstücksbox des Katers leer gefressen. Der denkt, als er sie runterschluckt, die gehört nicht zu den Delikatessen. Nun wird verdaut. Dem Bobby sitzt der Knochen quer. Der in dem rosa Dress bedrängt Herrn kärglich. Ja, der Typ ist schwer. Da steht ja noch sein Nachtisch. Den hole ich mir. 1, 2, 3. So, meine Herren, es geht weiter. Schluss jetzt mit der Völlerei. Jetzt wollen wir bitte ausprobieren, wer kann am schnellsten kombinieren. Thank you. Jetzt geht es in die Riesenhalle mit der Produktion. In Riesenkesseln und Behältern brodelt es hier schon. Was denn die Prüflinge wohl sollen? Nun ja, was sie erwartet, das demonstriert Herr Kärglich. Denn mit einem Handgriff startet das Förderband eher mit den leeren Flaschen und den vollen. So einfach ist das. Sie da, machen Sie das bitte nach. Und aufpassen, dass nichts daneben geht. Das Zeug ist giftig. Ach, ach, ach. Kärglich läutet ein die zweite Runde. Auch die wird scheitern an dem dicken Hunde von nebenan. Und wie schon oft macht er zunichte, was der Kater so erhofft. Hört man die Kakerlaken aber lachen und sieht vor allem, was sie machen, glimmt vor sich hin ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und hoffen kostet nichts. Es hilft ja auch nicht immer. Hier allerdings, weil Oggy Bobby ja besiegt, hat es geholfen. Und der Kater kriegt nicht nur den heiß erkämpften Job, nein, auch die Schlüssel für den Lieferwagen. Ob sich das alles nun gelohnt hat, sollte man die Kakerlaken fragen. Deine Welt von Super RTL. Nichts Böses ahnend, pfeifend kommt Oggy aus dem Schlafgemach. Er wird bereits erwartet. Die Kakerlaken sind längst wach. Ein Pfiff, ein Griff zum Hebel, schon verändert sich das Ganze. Die Stufen schwinden und die Treppe wird zur steilen Schanze. Die Wucht und das Gewicht der vielen Teller verwandelte den Kater sehr viel schneller, als er gedacht, in die Geflügelplatte mit Griff, die Jack ihm oft versprochen hatte. Nicht einer von den Tellern ist zu Bruch gegangen. Mehr kann man von solch billigem Porzellan echt nicht verlangen. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Oggy bestellt jetzt, wenn es auch etwas albern klingt, zur Abwehr weiterer Kakerlakenstreiche, sich einen Bodyguard bei Gelsenbrug und Weiche, der auf Personenschutz spezialisierten Agentur, von der man oft und stets das Beste nur erfuhr. Das also ist er, Udo Hesselbart, staatlich geprüfter Leibwächter und Bodyguard. Das geht natürlich nicht. Weg mit der Chipsi-Wipsi-Tüte. Was könnte alles drin versteckt sein? Meine Güte! Man hört zwar noch nichts ticken, aber Udos Wahlspruch heißt, komm nie zu spät. Oft ist es nur ein leises Klicken. Zum Glück hat er ein Minensuchgerät und anderen Beschützer-Schnickschnack im Gepäck. Na bitte sehr, was sage ich? Das wäre ein schöner Schreck gewesen, hätten sie das nichtsahnend geschluckt. Der Schutzschild hat die Möhren aufgehalten. Nun wird der Udo wohl zur Offensive übergehen und die Halunken, hast du nicht gesehen, zusammenfalten. Sie bleiben hier auf ihrem Kissen, dass wir uns nur recht verstehen. Es kommt das altbewährte Pusterohr manchem wahrscheinlich vorsintflutlich vor. So ist das nicht. Tief Luft geholt und angesaugt, sieht man, dass es auch heute noch zum Pusten taugt. Nun im Fernsehen. Und der fiese Cowboy bringt es fertig, dass er Hesselbart zum Handeln zwingt. Unterm Schlips verborgen war die Handgranate. Die landet nun vor Oggi unterm Fernsehapparate. Auch als der gleich darauf in Stücke fliegt, Dentofix Putz weiter den Zahnbelag besiegt. Der schönste Ort im Haus ist immer noch das Klo. So toll wie hier entspannt sich Oggi nirgendwo. Vorausgesetzt natürlich, er ist hier allein. Ich sag euch was, auch Hesselbart kriegt die drei Lumpen da nicht klein. Joey wäre nicht Joey, hätte er nicht längst was ausgeheckt, was Hesselbart, wenn er es sieht, ins tiefste Mark erschreckt. Der Kater fliegt mitsamt der Wasserspülung, wie ich sehe, durchs offene Fenster und fünf Zimmer weiter bis zu Bobby aufs WC. Da sitzen sie nun friedlich beieinander. Ah, der Dicke geht ja schon. Und Oggi vorsichtshalber gleich auf Tauchstation. Den knöpfe ich mir jetzt vor. Und tut er noch so smart, der wäre auch besser Nachtwächter geworden als Leibwächter und Bodyguard. So, sieh an, er hat sie schließlich doch gefangen. Mit Zähneklappern, Zagen und mit Bangen sehen sie dem fälligen Countdown entgegen. Will sich in Oggi etwa Mitleid regen? Die Limo-Dose öffnet Stubenfliege Max mit scharfem Zischen. Und Udo schmeißt, das Schlimmste zu verhüten, sich dazwischen. Die Kakerlaken haben Schlimmeres schon erlebt. Sie lachen, dass das neue Klinikum erbebt. Wogegen Hesselbart vergrätzt und sich ganz sicher ist. Schluss mit der Bodyguarderei. Ich werde Pianist. Das sieht so aus, wenn ihr mich fragt, als wäre Gartenarbeit angesagt. Es welkt das Möhrenkraut nun schon seit Tagen. Die wird der Kater rausholen und in den Keller tragen. Ein Stockwerk tiefer arbeiten die Kakerlaken, die schon in einer Oggi-nicht-mehr-ärgern-Krise starken, daran, den Kater endlich wieder mal aufs Kreuz zu legen. Zu welchem Zweck sie einen Tresor auf ihn zubewegen. Hilfreich. Macht dir das Öffnen eines solchen Apparillos Kummer, ist immer noch ein Code, sprich eine Nummer. Von fremder Hand dir angeboten, guckst du praktischerweise auf die Pfoten. Oggi tut's nicht. Er macht den Kasten auf und warte, da liegt ein Bilderrätsel drin. Nein, eine Karte, die ihn zu einem Schatz führen soll in einer Truhe. Wenn er sich ausmalt, was er dafür... Oh, vorbei ist es mit seiner Ruhe. Thank you. Beim zweiten Anlauf ist es ihm gelungen. Die Straße überquert, die Hecke übersprungen und wieder mal in Bobbys Futternapf gelandet. Dieses Vergehen wird von dem sofort geahndet. Jetzt müssten also die drei Bäume kommen. Er sieht sie momentan vielleicht ganz leicht verschwommen. Nein, nein, er kann sie durchaus deutlich sehen. Und auch, dass sie im Innenhof von dem Gefängnis stehen. Da fragt sich nun, wie kommt der Kater in die Zitadelle? Das möglichst unerkannt und möglichst auf die Schnelle. Es scheint der Mond ja leider ziemlich helle und ausgerechnet direkt auf die Zitadelle. Das hat ja auch sein Gutes, denn so sehe ich, wo ich grabe. Warten wir es ab, ich denke mal, ich habe 4 Knackis freigeschippt, die kopflos vorwärts stürmen. Der Kater selbst gerät in den Beschuss von allen Türmen. Orgi wähnte sich schon fast am Ziel. Da wollte es der Zufall, dass was auf ihn niederfiel. Die Küchenabfälle von 2 Wochen. Kartoffelschalen, Essensreste, abgenagte Knochen. Und unser Kater mittendrin. So kam er zu der Müllverbrennung hin. Nach so viel Missgeschick kam Oggi Gott sei Dank der Einfall mit dem Überfall auf seine Bank. Geschickt bis zur Unkenntlichkeit vermummt, merkt er, als er die Bank betritt, wie jedermann verstummt. Die rote Pferdeschwanz bezopfte Leuteschreck fragt ihn heute nicht, schon wieder Geld? Ist denn schon alles weg? Der Kater sucht die Videokamera. Hallo, wo bleibt ihr Kameraden? Ich bin da! Ersehnte Zelle. Oh, sei mir gegrüßt. Wer das wohl ist und welche Strafe der wofür verbüßt. Der Dicke sieht zum Fürchten aus, das ist wohl wahr. Allein menschlich gesehen ist er ganz wunderbar. Er liest mit Vorliebe in Goethes Werthers Leiden. Aha, die haben sich schon zusammengerauft, die beiden. Kaum macht die Abendwache weiter ihre Runde, schlägt Ede Pillendreas Stunde. Der Apotheker Eduard Hans-Heinrich Mohr holt aus seinem Versteck ein Schäufelchen hervor. Damit soll Oggi ihnen einen Tunnel in die Freiheit graben. Wozu denn das? Wo wir doch etwas sehr viel Besseres haben. Ein Schatz? Sehr schön. Von seinem Anteil kauft er sich Arsen. Wie vielen Kunden kann er dann davon die letzte Pille drehen? Das hat ja recht ordentlich gekracht. Wenn da mal keiner davon wach wird, mitten in der Nacht. Ach was, Hauptsache das Schatzkästlein ist offen. Ist das nicht süß? Nein, seht doch nur, ein Foto von den dreien. Tja, wie man's nimmt. Ich meine, man kann da eigentlich nur hoffen. Er nimmt's gelassen. Na, ich würde sagen, nein. Die Mitchell kommt, Herr Goethe geht. Hans-Heinrich liest, vom Wind verweht. Zu Hause sieht man sich auf Video dran satt, wie dieses Abenteuer angefangen hat.